Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Nicht noch ein Marvel Podcast. Und heute reden wir über Dr. Strange. Und ich sage Dr. Strange, das erkläre ich euch gleich. Wie immer sind meine zwei Kollegen dabei. Hey Markus, hallo Jürgen. Servus. I come to Bargain. To Bargain. Wann habt ihr den zum ersten Mal gesehen und zum letzten Mal? Bei mir zum ersten Mal, ich glaube, ich war im Kino. Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, ich habe auf Blu-ray geguckt, als er rauskam. Ich im Kino bei einem 24-Stunden-Marvel-Marathon. Du Psychopath. Schon crazy. Ich war 24 Stunden im Kino. Yeah. Extrem crazy. ich nenne diesen Film übrigens Dr. Strange, weil man konnte damals noch Nachrichten oder SMS verschicken an Hausnummern. Und wenn man die an Hausnummern verschickt hat, also an Telefonnummern, dann wurde das aufgezeichnet, was du gesprochen hast, oder was halt rübergeschickt wurde. Und da habe ich an dem Missor geguckt, habe gerade Dr. Strange geguckt und habe es aber auszusehen an seine Hausadresse geschickt, an seine Hausnummer. Und dann hat er mir dann vorgespielt, war gerade Kino, habe geschaut, Dr. Strange. Und seitdem nenne ich ihn so. bei mir war es ein paar Wochen her, dass ich ihn gesehen habe, aber wie immer habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Angefangen und zwar mit der Regie ist Scott Dickerson, der ist bekannt für Hellraiser 5, der Exismus der Emily Rose, der Tag, an dem die Erde stillstand, das Remake und Sinister. Eigentlich macht der Kerl Horrorfilme. Interessant. Ziemlicher B-Movie-Typ eigentlich. Eigentlich schon, ja. Hauptdarsteller sind Benedict Cumberbatch, er spielt Dr. Strange, und Dormammu ist bekannt. Natürlich, ich glaube, am bekanntesten geworden durch Sherlock, Star Trek Into Darkness, The Hobbit und Black Mass. Ich glaube, am bekanntesten wirklich geworden durch Sherlock. Denke ich auch, davor, ja. Davor kannte den fast keiner. Tilda Swinton als die Älteste, die ist bekannt aus The Beach, Vanilla Sky, Konstantin, da hat sie den... ich liebe Konstantin. Gott, ich vermisse den Film. Da hat sie den Bösewicht gespielt. Königin von Narnia und Snowpiercer. Dann Cheftel Eivor. Ayover, mein Gott, Karl Mordo, der ist bekannt aus Salt, der Film war so schlecht. 2012, American Gangster, Children of Men und Vier Brüder. Rachel McAdams, die Christine Palmer, ist bekannt aus Die Frau des Zeitreisenden, True Detective und Sherlock Holmes 1 und 2. Und natürlich der gute Mads Mikkelsen, ist auch so ein kleiner Nebendarsteller. Völlig verschwendet in der Rolle, wenn ich das schon mal sagen darf. Absolut, absolut. Bekannt aus den großartigen Filmen Adams Äpfel, Dänische Delikatessen, Casino Royale und Hannibal, der Serie Hannibal. Und natürlich Benedict Wong als Wong, bekannt aus Sunshine, Shanghai, Kick-Ass 2 und Lago Winch. Lago Winch war cool. Dr. Strange tauchte zum ersten Mal auf im Strange Tales 110 von 1963. Es gab schon einen Film 1978 mit Peter Horton. Der ist nicht gut. Der ist wirklich nicht gut. Absolut nicht. Wir starten direkt mit Mads Mikkelsen, einem in der Bibliothek, einem Opfer sowie Diebstahl und einen Haufen weirder Effekten. Ich fand eigentlich, der Anfang ist so relativ weird gewesen. Der Inception-Anfang. Du startest halt direkt rein. Ja, genau. Haargenau. Der Inception-Anfang. Ein Haufen Mönchen in London wirkt bestimmt nicht seltsam. Ist normal. Ist London. Ist normal. Es ist London. Also ja. Ich meine, du hast am Anfang hast du schon gesehen, alles klar, die Älteste kämpft gegen den Bösewicht. Und ja, holt einen Unentschieden verschiebt raus. Dort ein Haus. Ja, Tod durch Zauberhaus. Warum nicht? Das ist ein recht netter Fight am Start eigentlich. Man zeigt, die haben genau gesagt, hey, hier sind weirde Effekte, das erwartet euch im Film. Mhm. So fängt der Film eigentlich an. Oh, hi, Dr. Strange. Fühlt sich an wie eine Folge von ER, Emergency Room, schon irgendwie. Ja, aber weil er direkt rausgestellt wird, was für ein Arschloch er ist. Ja, ja, er ist der Holmes des Krankenhauses und ein absolutes Arschloch. Also es ist Emergency Room mit noch mehr Ego. Ja, das stimmt. Er hat eine gute Chemistry zwischen Cumberbatch und Adams, ist nicht schlecht. Ja, es ist zumindest glaubhaft. Da merkst du wirklich, es ist gut glaubhaft gemacht, ja. Viele Shots von seinen Händen, als ob denen gleich was Schlimmes passieren würde. Um ja sicher zu gehen, Achtung, das ist das Einzige, mit dem er arbeiten kann. Richtig, ja. Und auch, der ist so hardcore drauf, bei einer Gehirnoperation braucht er keine Maske. Genau. Und kann random Sachen finden, die kein anderer finden kann, weil er ist der Sherlock des Krankenhauses. Der kann das ja spüren. Da kommt nachher nochmal, also ich finde, da kommt nachher nochmal sogar von ihm eine Aussage, die das perfekt untermauert, was du gerade sagst. Ja. Aber kommt das noch? Rhodys Unfall wird erwähnt. Hey, was hast du für mich? Aus seiner komischen, aus seiner Autofahrt. Genau. Ja, was hast du für mich? Ja, du so meinst, ein Typ ist aus dem. Dort, wo wir sehen, er ist war vielleicht der geistige Chirurg, den es gibt, aber er kann definitiv nicht Auto fahren. Don't phone and drive, Kids. Das ist ein krasser Unfall. Der wäre tot. Der wäre so tot. Also nicht nur das Telefonieren, er hat ja eine Krankenakte gelesen währenddessen. Ja, absolutes Wunder, dass er überlebt hat. Aber siehst du mal, wie arrogant er ist. Wie arrogant und selbstverliebt er ist. Er sagt: Ja, ich kann das, kein Stress. Das macht nichts, ich kann das schon. Und selbst mit kaputten Händen ist er nach einem Arsch hoch 10, weil der sagt ja, glaube ich, das, was du sagen willst. Ja, das ich hätte es besser gekonnt. Genau. Was habt ihr getan? Und dann kommt sie, ja, du wärst tot gewesen, wir haben dich leider zu spät gefunden. Was habt ihr getan? So und so. Und sie versucht, ihn irgendwie runterzuschaukeln. Und dann sagt sie, naja, das war das Beste, was die besten Ärzte tun können. Ich hätte es besser gekonnt. Ich hätte es besser gekonnt. Die erste Aussage, er wurde am Leben gehalten. Seine Hände funktionieren einigermaßen wieder, obwohl die schon tot waren, die Nerven. Und ja. Was ist der erste Satz, den er bringt? Ich hätte es besser gemacht. Die Hände sind auch tot. Er hat kein Gefühl mehr. Er hat null Gefühl. Ja, ja. Das bleibt auch. Also er wird sie nie wieder spüren. Er kann froh sein, dass er es überhaupt noch hat. Die Fixierung auf Six in seiner Hände wirkt wie jemand, der einen Fix braucht, tatsächlich. Also er wirkt wie ein Junkie. Absolut. Es ruiniert ihn finanziell, es ruiniert ihn physisch, es ruiniert einfach alles in seinem Leben. Ja, weil er nicht loslassen kann. Ja, weil die Arbeit alles ist, was er hat. Ja. Ja, aber perfekt gespielt von Benedikt, muss ich sagen. Ja, das ist ein fantastischer Schauspieler. Diese Verzweiflung, die er darüber bringt, so nach dem Motto, ist mir scheißegal, ich zahle, was geht. Du hast nichts mehr, Steven. Du hast nichts mehr. Gar nichts. Und wie er sich trotzdem immer mit Leuten anlegt, mit dem Pfleger zum Beispiel, der ihm dann sagt, hey, wir haben so einen Dude, der hat hier der kam mit einer Rückenverletzung, wo er sich eigentlich gar nicht mehr bewegen konnte und urplötzlich kann er wieder laufen. Ach ja, verarsch mich nicht. Und mir dann die Akte schickt. Told you so. Und die Szene, die dann kommt, wenn er ihn besucht, finde ich so geil. Weil da kommt nochmal rüber, was für ein Arsch er war. Ja. Ich bin nicht mal an ihrem Assistenten vorbeigekommen. Und trotzdem hilft er ihm. Ja. Ehrenmann. So ein gutes Herz. Gott sei Dank passiert ihm nichts. Ja, genau. Richtig. Gott sei Dank hat er ein langes, glückliches Leben. So, der unheilbare Typ hat eine Ausbildung zum Zauberer bekommen, hat sich gehalten, ist wieder heim. Recht uneigen, wenn man so denkt. Dann fliegt er ja nach wo ist das? Irgendwo in Indien. Irgendwo in Indien auf jeden Fall. Hey Steven, frag doch den Typen in dem absolut nicht auffälligen Anzug mit der Robe, ob er dir helfen kann, nach Kaschmir da zu kommen. Oh, hi Mordo. Sehr schön. Oh, hi Till, das Winden. Dann kommt diese weirde Out-of-Body-Experience, wo er ihr nicht glauben will. Das war ziemlich cool. Ich fand es erstmal geiler, wie er reinkommt und so klassisch. Ich würde schon fast sagen, klassisch amerikanisch reinkommt, als ich will den Chef sprechen. Und dann sucht er den ältesten Mann, der da drin rumsitzt. Ja, genau. Ja, so richtig. Oh, thank you. Richtig klischeehaft. Ja. Richtig klischeehaft. Was ist das? Was ist das für ein Tee mit Psychokamera? Nur ist es Tee mit ein bisschen Tee. Diese Versessenheit darauf, dass er das Nonplusultra des Wissens hat. Sie hat ihm mehrfach gesagt, alle diese Bilder bezeichnen ein und denselben Punkt, den Mensch. Aber immer nur aus einer Perspektive. Es gibt mehr. Nein, das ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Nein. Also, was war in dem Tee? Ja, das ist so, er versucht die Realität wissenschaftlich dahinter zu erklären. Ja. Genau, richtig. Und medizinisch ein bisschen zu erklären, das halt nicht funktioniert. Aber selbst also wissenschaftlich sehr geht er nicht wirklich richtig ran, weil die Wissenschaft schließt nicht alle Möglichkeiten von vornherein aus. Ja. Der Film muss unglaublich geil sein, wenn du high bist. Voll die abgefahrenen Bilder, so wie 1000 Hände, das wäre, glaube ich, du, mein Alter. Du meinst mein Alter, in der Open Your Eyes-Szene? Ja, absolut. Jesus Christ. Das war Endboss insane. Das hätte ich gerne im Kino gesehen. Ja. Das hat bestimmt Spaß gemacht zu filmen. wo er da dran fährt, durch die Gegend geschleudert und so weiter. Wo er da cool. schon an Dormammu vorbeifliegt, ja. Ja, richtig. Teach me. No. Verpiss dich. Ja, genau, verpiss dich. Und dann bleibt er da ewig sitzen und dann holen sie ihn endlich rein. Und einer meiner Lieblingsgags, was ist das, mein Mantra? Das Wi-Fi-Passwort, wir sind keine Wilden. das ist das Wi-Fi-Passwort. Oh, wir sind keine Wilden, das war so gut. Oh, hi Wong. Bester Mann. Absolut bester Mann. So, die Bücher mit der krassesten Magie sind nicht verboten zu lesen. Nur das Benutzen der Magie ist verboten. Lol. Ergibt Sinn. Absolut. Du weißt doch, es ist bei uns doch ähnlich. Das Konsumieren von Drogen ist nicht verboten. Nur der Besitz ist strafbar. Ja, das stimmt. Ja, doch richtig, ja. Die Leute sagen immer, ich sei witzig. Man, wie für sie gearbeitet? Wong, bester Mann. Absolut. Dann die Trainingsmontage. Das übliche, ja, alle anderen können Kreis zeichnen, er kann es nicht. Ich kann auch keinen Kreis zeichnen. Ich hab mir so gedacht, ich kann auch keinen Kreis machen. Strange, ist okay, passt schon. Richtig, ja. Und dann schmeißt du ihn einfach auf Mount Everest. Ja, dann komm halt zurück. Einfach auch mal auf Everest zurückgelassen, warum nicht? Benedikt, Workout-Routine, damn. Ja, der war ziemlich schnell, also sehr fit. Wow. Der hat das echt gemacht. Teach me, Beyoncé. Wow, guck den an. Sehr schön, wie er halt. Aber da kommt doch wieder seine Arroganz drin vor, weil er sehr schnell lernt. Es kommt auch sehr schnell kapiert. Ich will schon fast sagen, zwanghafte Charakter vor. Hm. Er muss alles wissen. Egal, ob es ihm verboten wird oder nicht, er muss es wissen. Ja, es kommt jetzt dann auch klaut. Noch, ne? Ja, genau, er klaut dann die Bücher. Wo er die Bücher klaut, die er eigentlich nicht lesen darf. Und Mirror Dimension klingt gefährlich. Dann kommt die Bösewicht-Backstory. Und sagt dem Motto, ja, hier, das ist der Bösewicht des Films. Ah, ihr meint Mads Mikkelsen? Ja, der auch. Der ist auch da. Er wollte halt genauso viel wissen. Ich finde es halt schön, dass er aber auch genau das Buch raussucht, wo halt der Zauber drin ist dafür. Ja. Weißt du, von all den Büchern, die da versiegelt sind, nimmt er dann natürlich genau das Buch. Ja, und sehr schön finde ich auch, eines der wichtigsten Artefakte überhaupt liegt einfach da. Kann man einfach nehmen, benutzen. Kann man einfach nehmen und benutzen, und kein Stress. Und er kann es nicht lassen und spielt mit Sachen, mit denen er keine Ahnung hat. Und es ist halt auch noch zufällig das Item, das ihn dazu bringt, oh fuck, die Seiten, die ich lesen wollte, sind rausgerissen. Was kann ich tun? Ah, ich kann die Zeit zurückspulen. Ja, richtig. Das ist halt, also, es ist schon sehr viel Deus Ex Machina in dem Film, absolut. Sehr viele Zufälle, die. Ja, dass Wong genau dann zufällig nicht da ist. Ja, ja, genau. Er hört ja gern Beyoncé, haben wir ja festgestellt. dann die Zauberer-Backstory, woher die Zauberer kommen und so weiter. Ja, und so ein Beschützer und dies und das und jenes, aber niemand von denen hat sich natürlich irgendwann mal so eine Macht angeeignet oder so. Das war willkommen in keiner der Jedi ist je als Sith geworden, auf keinen Fall. Ja, genau, richtig, ja, genau. Willkommen in London, eigentlich sollte er sich da auskennen. Ja, wir war da schließlich als Detektiv Straße tätig. Richtig, er kennt ja jede Straße auswendig. Das ist eine beachtliche Sammlung, die sie da haben in London. Dann einer meiner Lieblingsgags, die in Deutsch so weird rüberkommen. Who are you? I'm Mr. Strange. Yeah, I'm Strange. Nee, I'm Doctor Strange. Ah, Mr. Doctor. It's strange. Maybe, but who I am to judge. Das kommt auf Deutsch, das ist richtig weird. Ja, auf Deutsch funktioniert er ja trotzdem nur, wenn du Englisch kannst. Ja. Ja, yeah, it's strange. Maybe, but who am I to judge? Das war sehr schön. Es war ein netter Fight in dem Sanctarium. Wobei, es sind so viele Easter Eggs in diesem Ding versteckt. So viele einfach nur random Sachen, die einfach magische irgendwo rumstehen, Items, die im Hintergrund die wahrscheinlich schon in 3000 Comics vorgekommen sind. Ja, magische Items, die in Comics vorkamen und so weiter. Das war sehr, sehr, sehr nice zum Ansehen, fand ich. Und also da kriegt er dann endlich seinen Umhang. Der Umhang, der beste Charakter im Film. Nach Wong, bitte. Ja, nach Wong, richtig. Ja, nach Wong ist der Umhang der beste Charakter im Film. Das ist die Seele des Films. Hat so ein bisschen was vom fliegenden Teppich bei Aladdin, finde ich. Ja, ich fand sehr, sehr witzig die Klingen, die er da hat, diese komischen Luftklingen, das sah ganz nice aus. Der Kampf war generell gut choreografiert. Ja. Dieses Restraining-Ding, wo er dann den Mads Mikkelsen da reinschmeißt, das erinnert. Es erinnert mich immer an das Rick aus Dead Space irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber sehr schön. Und dann erläutert er erstmal seinen Plan, was er vorhat mit seinem tollen Augen-Make-up. Das sieht so bescheuert aus. Cape to the Rescue. Scott Adkins wird übrigens diesmal wieder verprügelt. Von dem habe ich schon erzählt gehabt, das ist ein Stuntman, der auch eigene Filme gemacht hat. Der hat in dem Film diesen einen Typen gespielt, der auch in der Astralebene gegen ihn kämpft. Ah. Das war geil gemacht. Das war cool gemacht, ja. Und wo er ihn dann zu Tode schockt im Prinzip. Mega geil gewesen. Der Astralebenen-Fight im Krankenhaus war schon ziemlich cool. Und der Kerl ist, der taucht öfters als Stuntman auf und meistens stirbt er. Aber auch schon im zweiten Captain America war er schon dabei. Da war einer der Typen, der im Aufzug geprügelt wurde. Er taucht ab und zu öfters mal auf. Es geht doch nichts über das Versöhnen mit der Ex, während sie deine Wunden zunäht. Ich fand's ja auch schön, wie er getroffen. Jeder Einzelne, der von dieser Klinge getroffen wird, stirbt instant, bis auf Strange. Natürlich. Weil er ist Arzt. Weil er Arzt, hat so ein großes Ego, das ist wie Katzen sein. 7 Leben und so. Ich mag es, wie er als Geist immer wieder vor ihr auftaucht, während sie halt verzweifelt versucht, sein Leben zu rennen. Machst du das doch richtig? Ja, ich finde es auch super, wie sie das absolut nicht mitnimmt, dass er gerade irgendwie aus einer Astralebene zu ihr spricht. Wie sie, jeder andere Mensch so, würde in Panik geraten oder umfallen. Sie sitzt da so. Ich liebe es direkt danach. Ja, ich muss jetzt durch das Portal da zurück nach, wo war es, nach England. Ja, klar, genau. Geht die dahin? Da ist das Portal. it's not a cold. What did you do? Did you find a cold? It's not a cold. It is a cold. The Ancient One wird auf ihre Unsterblichkeit angesprochen. Yep. Selbst der Marvel-Jesus ist nicht gerade. Unschuldig. Ist nicht, ist nicht der netteste. Marvel Jesus. Mordo sagt, er hat Dinge getan, die er, wie es so aussieht, bereut. Aber er glaubt dennoch, er mache das Richtige. So viel zum Thema, es ist kein Kult. Ja. Ja. Mirror Dimension Fight ist alles sehr trippy. Ja, da musst du voll aufpassen, dass du nichts verpasst. Boah. Ja, absolut. Ja. Es ist so. Also auf der Leinwand war das cool. Es sieht generell ganz fantastisch aus. Es sah voll geil. Aber wenn du nur eine Sekunde nicht aufpasst, weißt du nicht mehr, wo du bist. Ja, dann natürlich. Stanley Cameo! Als Passagier eines Busses. Er liest das Buch Aldous Huxley, The Door of Perception. Ein 1954er Essay. About the writer's experience tripping on mescaline. Löst Farbhalluzinationen aus. Ja, Leute. Dieses Buch war Inspiration für Doctor Strange. Für den Comic. Glaube ich. Das liest er und ich finde das super, wie du das ist ja urkomisch. Voll der Metagag eigentlich. Das ist mega der Metagag, absolut. Aber ich wusste, ich habe echt nachschauen müssen, was er da liest und das ist, okay, interessant. Ja, mehr Meta geht dann aber nicht mehr. Ja, das stimmt. Die Effekte sind noch heute sehr eindrucksvoll, finde ich. Ja, es war noch zu einer Zeit, wo Marvel noch richtig Power da reingesteckt hat. Ja, mir erinnert sehr an Inception. A new challenger has entered the arena, aka Tilda Swinton. Ja, es hätte ja auch komplett anders ausgesehen, wenn es Inception nicht gegeben hätte. Ja, das stimmt allerdings, ja. Das hast du recht. Und Tilda dead. Ja. You lose fatality. Ja. Dass von der überhaupt was übrig ist, ist ein Wunder. Absolutes Wunder. Die ist ja wie viele Kilometer nach unten gestürzt? Ja, sie hat ein Head-Trauma und ist tot. Da wäre nichts mehr übrig. Absolut. Da wäre eigentlich nur Matschepampe übrig gewesen, ja. Ja, das Astralgespräch zwischen Schüler und Mentor. Das war auch sehr interessant. So, ja, ich habe mich geirrt. Dass sie am Schluss nicht mein junger Padawan gesagt hat, war auch alles. Ja, ich habe mich geirrt. Ich habe Scheiße gebaut. Mach du es besser. Du kannst das schon richten. Mach's gut. Bye, bye. So kann man sich auch aus der Verantwortung ziehen. Ja, clever eigentlich. Wie, was? Oh Gott, was ist das für eine Kacke? Nee, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ich soll Verantwortung übernehmen? Nee, danke, mach du das mal. Du bist ja der Auserwählte und so. Genau. Ich hab mich geirrt und ich hab gehört, du bist der Auserwählte. Ja, genau. Die Welt ist kurz davor, in sich zusammenzubrechen. Ich könnte helfen, oder? Nö. Aus großer Macht. Ah. Oh, bloß nicht. Bloß nicht. Mordo hat eine Glaubenskrise, wobei er recht hat, es ist ihre Schuld. Mach eben, was alles passiert. Zeit zurückdrehen hat auch bei Superman damals funktioniert. Hervorragend, kein Problem. Meines Erachtens die coolste Szene im Film, beziehungsweise Kampf im Film. Selbst die Musik klingt, als würde sie rückwärts laufen, wo sie bei den Fighter hinkommen und im Prinzip alles zerstört ist und halt Dormammu schon auftaucht. Ja. Und dann und ja, man nicht zurückspult. Und man nicht gesehen hat, wie Wong kämpft und stirbt. Nein, Wong ist einfach tot. Er ist einfach schon tot. Da. Ja. Ja, ja, ja, Wong lebt. Ja, ohne Wong, ohne mich. Ja, ja, ja, ich weiß. Gott, was sagt er da noch? Ja, ich weiß, ich mische mich in die Naturgesetze ein, aber okay, go for it. Egal. Who gives a shit? Ja, ist jetzt auch ich egal. Muss überlegen, ich habe diesmal auf Englisch angeguckt, deswegen fällt mir das Deutsche nicht so ein, was sie gesagt haben. Ja, auch die dunkle Dimension ist sehr trippy. Oh, hi, Dormammu. Da ist es. Ich hab Dormammu! Die beste Szene des ganzen Films. Ja. Steven Death Counter 1, 2, 25.674 und so weiter und so fort. Ich hab dir ein Geschenk mitgebracht. Zeit! Und so, liebe Kinder, verhindert man, dass die Welt kollabiert. Man geht einer bösen Entity so lange auf den Sack, bis sie einknickt. Ja, wir also auf der Wurst muss ihn halt wirklich umgebracht haben. Mehrere tausend Male? Ich muss ehrlich sagen, man sagt, weil die 10 Mal, das dürfte Dormammu doch noch nicht so auf die Palme gebracht haben. Nein. Ich muss sagen, ich habe diese Szene trotzdem abgöttisch geliebt, gerade jetzt. Das hat sich nämlich angefühlt, Dormammu ist die Eltern und Strange ist das Kind, das unbedingt das Eis will. Wie lange muss Mama, ich Papa auf den Sack gehen, damit sie mir das Eis kaufen? Mama, Papa, I've come to bargain. Mama, ich komme zum Verhandeln. Das sag, dass gut. Dein Kind bloß nicht das zu früh, Markus. Nein, nein. Oh, das macht die eh schon. Das macht die bestimmt eh schon, dass er versucht zu verhandeln. Also, ich habe jetzt immer diese Szene im Kopf, wenn es wieder um etwas geht, was man gerade nicht haben kann. Das ist gut, das ist richtig gut. Mama, Papa, I've come to bargain. Oh, not again. You're in an endless time loop. Oh, sehr du schön. Du bist mein Gefangener. Du kannst nicht gewinnen. Nein, ich kann nicht gewinnen, aber ich kann immer und immer und immer wieder verlieren. Und du richtig. Bist mein Gefangener. Fantastisch. Wong lacht endlich. Wong lacht endlich. Endlich lacht er aus. Das ist so irgendein Grund. Ich weiß gar nicht. Ja, der hat irgendeinen schlechten Joke gerissen gehabt, ja. Typisch Fanatiker, Mordo, alles muss so ablaufen, wie geplant ist, bla bla bla bla bla. Auf der einen Seite sagst du so, ja, wir müssen, oh nein, wir können nichts mehr verhindern, wir sterben jetzt, ich drehe die Zeit zurück. Ja, aber das geht nicht, ich lebe ja noch. Ja, das war ja auch der Sinn. Ja, aber du bist böse, ich gehe jetzt. Ja. It's magic. Ja, das ist halt so. Und damit ist der olle Dr. Strange jetzt der Hüter von New York, weil die, naja, das ist generell der Großmeister eigentlich. Das ist, New York ist nur sein Hauptsitz. Ja, eigentlich ist er ja der. Er ist noch nicht The Sorcerer Supreme, das ist er erst später. Thor Ragnarok hieß, mit eigentlich eine ziemlich gute Szene. Wobei, er hat nur in dieser Szene die Handschuhe an, was ich sehr interessant finde. Nur in der Szene. Sonst hat er die Handschuhe nie an. Die er normalerweise haben sie trägt, wahrscheinlich vorher Namen gedreht oder irgendwann anders. Das haben sie viel, viel vorher gedreht, auf jeden Fall. Wobei ich das cool fand mit, möchten Sie was trinken? Dieses scheiß Bier. Tee? Ich trinke keinen Tee. Ja, vielleicht was anderes? Dann trinkt er das Bier aus und dann füllt er ihm das einfach wieder auf. Das hätte ich auch gern, so einen Krug, der sich wieder auffüllt. Nichts dagegen. Ich mag es, wie Thor zwar merkt, dass es passiert, aber es ihm eigentlich egal ist. Denkt sich, oh nein, noch ein Bier, super. Und Mordo ist wahnsinnig geworden. Sowas passiert, wenn man einen Kult, wenn einen dein Kult belügt. Ja. Tja. Also, Für mich ist der Film recht mittelmäßig. Es ist eine recht mittelmäßige Origin-Story. Mats und Dormammu wirken recht verschwendet. Und storytechnisch wirkt das Ganze auf mich zu schnell erzählt. Und das ist halt zu schnell nach dem Motto, hey, wir müssen das auf jeden Fall so schnell wie möglich zu Ende bringen. Für mich ist das eine 6 von 10. Wie schaut es bei euch aus? Oh, ich würde ihm sogar eine 7 von 10 geben, auch wenn ich es schade finde, dass die Charaktertransition von Strange, also Stephen Strange, super schnell war. Ja, wie also gesagt, das ist 10 Jahre, das ist ein bisschen zu schnell. Arsch und Ego er vorher war, da hat sogar unser lieber Iron Man länger gebraucht. Ja, Tony hat 3 Filme gebraucht eigentlich. Ja, und da haben sie versucht, so schnell wie möglich alles in einen zu quetschen. Deswegen wirkt er so überladen und ja, halt die Bösewichte komplett verschwendet, bin ich. Da hast du auch wieder 3, im Prinzip hast du 2 Bösewichte gehabt und am Ende hattest du 3 mit Mordo. Das ist halt so, Gut, Mordo ist ja eigentlich denen? Nur aufgebaut worden für ein anderes Mal. Ja, wo er auch komplett verschwendet wurde. Aber ja, es war ja ein anderer Mordo dann. Ja, ja, und da war das Thema dann auch noch. Wie schaut's bewertungstechnisch bei dir, Markus? 7 hat er ja gesagt. 7 habe ich gesagt. 7 hast du gesagt, stimmt, ja. 7 hast du gesagt. Wie schaut's bei dir aus? Da gehe ich mit. Ich mag halt einfach die Bilder, die er macht. Ich mag halt generell den Humor, den Arroganten von Stephen Strange sehr gerne. Mhm. Weil da ist er auf einer Ebene mit Tony, finde ich. Das stimmt. Mit Wong, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, eingeführt. Ich liebe Wong einfach. Wong ist super. Und generell, ich gebe euch natürlich recht, dass es alles ein bisschen schnell geht und das eigentlich sowas ist, was in der Serie vielleicht hätte erzählt werden müssen. In so, keine Ahnung, mit 5 Episoden oder so. Ja, wäre besser gewesen, glaube ich auch, ja. Aber alles in allem für mich trotzdem rundum unterhaltsamer Film. Ich kann den immer wieder gucken, deshalb gebe ich dem ganz klar eine 7. Alles klar, wunderbar. Ja, dann danke ich euch, Freunde, dass ihr hier wart, um mit mir über Dr. Strange zu reden. Jederzeit. Immer wieder gern. Und damit verabschieden wir uns und freut euch aufs nächste Mal, wenn es heißt Spider-Man, nicht Spider-Man. Wir haben zu oft Spider-Man gemacht, furchtbar. Ja. Nein, zuerst kommen wir zum großartigen, fantastischen und genialen Guardians of the Galaxy 2. Ha, ich kann es kaum. Ja, ich auch nicht. Fuck yeah. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.